Krieger, zieht eure Waffen. Hexenmeister, hebt eure Zauberstäbe. Barrettieren und laden. Ratsch, spreng die Tore. Sprenge die Tore. Control, Shift, B. Oh mein Gott, verdammt viele Kobolde. Steht nicht darum. Slash und vor, Slash und vor. Nicht die Formation verlassen. Lennart, hier hängt einer im Nacken. Egal, ich habe einen Greifschwanz. Ich will den ihn einfach weg. Ich habe ihn, Lennart. Heute noch wurze ich mein Abendmahl mit Koboldblut. Ratsch, nein, das ist eine Falle. Sie kommt von beiden Seiten. Er hat mich erwischt. Sheldon, er hat Ratsch. Verwende deinen Schlafzauber. Sheldon. Sheldon. Ich hab das Schwert von Azeroth. Ich bin der Schwertmeister.